Português do Brasil. Uma casa nova. Stereoanlage. Brasilianisch und Portugiesisch. A aparelhagem de som. Kühlschrank. A geladeira. Tiefkühltruhe. O freezer. Mikrowelle, brasilianisch und portugiesisch. O micro-ondas. Fehlen, brasilianisch und portugiesisch. Faltar. Lust haben zu, brasilianisch und portugiesisch. Ter vontade de. Mein Schatz, brasilianisch und portugiesisch. Meu amor. Spiegel, brasilianisch und portugiesisch. O espelho. Badezimmer. O banheiro. Spülmaschine, brasilianisch und portugiesisch. A máquina de lavar louça. Stehlampe. A luminária. Teppichboden. O carpete.